نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 28 mit Allahs Erlaubnis und mit seinem Segen, den wir erbeten. Und zwar mit der Sura Al-Mujadila, die Streitende. بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Der Hintergrund dieser Aya, dieser Sura, die in Medina offenbart wurde, und Tafsir heißt es, bis auf einen Teil der Sura wurde die ganze Sura in Medina offenbart. Und zwar ging es um eine bestimmte Frau, deren Namen Khawla war. Sie war die Ehefrau von Aus bin As-Samit. Das war ein Sahabi aus Medina. Und er hatte ihr wohl in einer Gelegenheit, in einer Situation, wegen bestimmten Umständen gesagt, dass dein Rücken ist mir wie der Rücken meiner Mutter. So, diese Aussage galt in der Jahiliya der Araber, in der Zeit, der vorislamischen Zeit der Araber, war diese Aussage, welche Zihar genannt wurde, diese Aussage war eine Art von Scheidung aussprechen. Sie ging also dann zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und in den Auslegungen heißt es, dass es ihm, dem Mann, später dann leid tat, dass er das gesagt hatte. Wie dem auch sei, sie ging also zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und fragte, ja Rasulullah, bin ich noch halal für ihn? Bin ich noch im Bund der Ehe mit ihm? Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, der in seiner Rolle als Prophet darüber noch keine spezielle Offenbarung bekommen hatte und er sich von sich aus nichts darüber sagen konnte, sagte das, also soweit ich das jetzt sagen kann, glaube ich nicht. Ich glaube, du bist jetzt haram für ihn, weil der das jetzt gesagt hat. Und sie beklagte sich dann sehr, sie beklagte sich bei Allah und sagte, wie, meine Kinder sind klein, wenn ich sie ihm überlasse, werden sie verschwendet, wenn ich sie bei mir behalte, dann werden sie verhungern und ich möchte also in dieser Ehe bleiben und mir wurde Unrecht angetan und mir wurde Leid zugefügt und sie beklagte sich und beklagte sich und sie beklagte sich bei Allah und bat ihn um Hilfe. Und was sagt Allah hier für eine wunderschöne Aussage, dass Allah hat ihr Klagen gehört von dieser, wir sagen, einfachen Frau. Warum einfach? Weil sie jetzt keine große Persönlichkeit in der Geschichte geworden ist, nicht in unseren Ohren, aber Allah hat ihre Geschichte dann doch groß gemacht, weil sie und ihr Leid, das Leid einer einfachen Frau, im Koran ernst genommen wurde. Allah hat ihre Klage gehört. Und Aisha radiallahu anha überliefert, das wird in den Tafsir auch berichtet, dass sie sagte, ich war drin im Zimmer und die standen halt außerhalb, ein bisschen weiter weg, sie und dieser, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, und ich konnte ihre Worte nicht verstehen und Allah hat über sieben Himmel ihre Worte gehört. Allahu Akbar. Inna Allah sami'un basir. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Und Frauen leiden ja leider sehr oft wegen ihren Ehemännern oder wegen den Umständen, die die Ehemänner für sie schaffen. Und dann geht man halt oft auch zu Leuten, um sich zu beklagen oder sucht sogar vielleicht professionelle Hilfe. Und oft oder manchmal kann das auch helfen. Und wie oft aber leider auch nicht. Deswegen Allah bitten, bei Allah sich beklagen für jeden, nicht nur für Frauen, für jeden, der da Hilfe sucht, der sich unterdrückt fühlt, der sich selber nicht mal weiterhelfen kann. Allah bitten und darauf vertrauen, dass er Allah hört. Er hört zu. Wie oft ist es so, dass die Menschen um uns herum uns nicht verstehen, nicht genau wissen, was wir jetzt wollen überhaupt, was unser Problem ist? Allah über den sieben Himmeln hört uns zu und versteht genau, was wir meinen. Nun wurde das Klagen dieser Frau zum Anlass genommen, um das Gesetz als solches zu ändern. Der Befehl Allahs kam in der nächsten Aya, diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen, das ist genau, was ich eben erwähnt habe, diese Art und Weise in der Jahiliya, die eigene Frau als Mutter zu bezeichnen, du bist für mich wie meine eigene Mutter, und damit sie quasi zu trennen, diese Rückenschwur zu benutzen, um sich zu trennen, sie sind doch nicht ihre Mütter. Also etwas zu sagen, ändert nicht die Realität, sie sind definitiv nicht eure Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen, dafür war etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. Ja, also die Alleine das Aussprechen von einem Umstand, von einem Wort, ändert nicht die Realität, ändert nicht die echten Umstände, in denen man sich befindet. Deswegen nochmal, wenn ihr euch erinnert, jemanden, der nicht dein Sohn ist, deinen Sohn nennen. Ist vielleicht auch nett gemeint, aber dieselbe Fürsorge kann man auch jemandem entgegenbringen, ohne ihn auf eine Lüge aufzuziehen, ohne ihm seines Namens zu berauben. Und genauso auch die Ehefrau ist Ehefrau, ob man sie jetzt mehrfach Mutter nennt, es macht sie nicht zur Mutter. Und all diese Dinge basieren also auf etwas Falschem, auf etwas Haltlosem, auf etwas, auf einer Lüge. Und Allah verabscheut die Lüge und er will auch uns erziehen, dass wir jede Art von Lüge verabscheuen und vor allem nicht auf Lügen Beziehungen aufbauen. Ja, weil die Lüge ist eine sehr schwache Basis, auf der etwas aufzubauen ist natürlich dann etwas sehr Gefährliches. Und damit dieses Gesetz wirklich dann zur Geltung kam, wurde auch direkt eine Strafe dafür aufgesetzt, für diejenigen, die sich nicht daran halten würden oder die das schon gemacht hatten. Diejenigen, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen und hierauf dann doch zu dem zurückkehren, was sie gesagt haben, sollen einen Sklaven befreien. Also wenn sie die Ehe dann quasi wieder aufnehmen wollen, das bereuen und sagen, oh, das ist mir nur ausgerutscht oder ich meinte es nicht so oder wie auch immer, dann sollen sie dafür, dass sie das gesagt haben, dass sie das überhaupt geäußert haben, dass sie die Frau dadurch in solch eine unglückliche Situation gebracht haben, sollen sie was tun? Sie sollen einen Sklaven befreien. Sie sollen Geld ausgeben und einen Sklaven befreien, bevor sie beide einander berühren. Bevor sie die Ehe wieder aufnehmen dürfen, sollen sie erstmal einen Sklaven befreien. Damit werdet ihr ja ermahnt und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Das soll euch lehren, eines Besseren belehren, dass ihr in Zukunft eure Zunge hütet und nicht eure Ehefrau, die Allah euch in den Bund gegeben habt, damit ihr sie beschützt und damit ihr ihr die Rechte gibt und sie gut behandelt, dass ihr diese nicht so belästigt und eure Macht ihnen gegenüber nicht so ausnutzt. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wer aber keine Möglichkeit dazu findet, nämlich einen Sklaven zu befreien, der hat dann zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten, bevor sie beide einander berühren. Zwei aufeinanderfolgende Monate bedeutet, wenn man anfängt zu fasten und dann einen Tag nicht fastet, dann muss man wieder ganz von vorn anfangen. Es sei denn natürlich in Krankheitsfällen oder ähnlichem oder für Frauen auch in den bestimmten Tagen, wo sie nicht fasten können, dann ist das was anderes. Aber an sich gilt diese Regel, dass diese zwei aufeinander folgen müssen, nacheinander, jeder Tag müssen zwei Monate am Stück gefastet werden. Also eine sehr schwere, eine sehr disziplinierende, eine sehr taqwa-lehrende Strafe. Weil was lernt man vor allem beim Fasten? Gottesfurcht. Dass man sich ein bisschen benimmt, dass man ein bisschen aufpasst, was man so sagt, was man so isst, was man so trinkt, dass man sein Benehmen kontrolliert, dass man sich kontrollieren lernt, das ist doch genau, was das Fasten beibringt und das wird hier denen beigebracht, die etwas gesagt haben, was sie nicht hätten sagen sollen. Wer aber das auch nicht kann, wenn jemand krank ist zum Beispiel oder zu schwach zum Fasten, der hat dann 60 Arme zu speisen. Dies, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt. Aber die glaubten doch schon. Was ist damit dann gemeint? Dass der Glaube nämlich sich äußern muss, indem man den Geboten Allahs folgt. Und nicht nur den Geboten Allahs folgt, sondern diese Gebote auch in der Familie auslebt. Ja, dort, wo man ganz unter sich ist und privat ist und keine religiöse Rolle gerade unbedingt spielt, aber auch dort oder gerade dort hat die Religion eine große Rolle zu spielen. Dies sind Allahs Grenzen und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Und wer sind die Ungläubigen hier, die sich nicht an die Grenzen Allahs halten, die die Grenzen Allahs übertreten möchten und wollen und das auch nicht für nötig halten, sich daran zu halten? Und man hätte ja auch sagen können, jetzt diese Strafe ist ja relativ streng, also entweder Sklaven befreien oder zwei Monate fasten etc. Man hätte ja auch sagen können, gut, das war eine Tradition der Jahiliyyah, der Zeit der Unwissenheit, wir wussten es ja bis jetzt noch nicht, deswegen könnte man ein bisschen milde walten lassen. Aber nein, weil dieses Gesetz halt auch mit dem Recht der Frauen zu tun gehabt hat und weil das Gesetz ja eingeführt werden musste, deswegen wird das hier auch mit einer Strenge gelehrt, dass das ist etwas, worauf ihr sehr aufpassen müsst. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Gewiss, diejenigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln, werden niedergeworfen, wie diejenigen vor ihnen niedergeworfen worden sind. Wir haben ja doch klare Zeichen hinabgesandt und für die Ungläubigen wird es schmachvolle Strafe geben. Jetzt wird das Thema von Gehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber einerseits und die Warnung über das Zuwiderhandeln, also ungehorsam sein, Allah gegenüber und auch seinem Gesandten gegenüber. Das wird jetzt immer wieder erwähnt werden und das ist ein Kernbestandteil unserer Religion. am Tag, da Allah sie alle auferwecken und ihnen kundtun wird, was sie getan haben. Allah hat es erfasst, sie aber haben es vergessen. Und Allah ist über alles Zeuge. Ja, wie oft passiert das, dass wir ein Übel tun und es noch nicht mal merken, dass das jetzt gerade übel oder schlecht war oder nicht angebracht war, das zu tun. Wir merken es noch nicht mal. Wenn wir es merken, dann wie viel vergessen wir davon? Wir vergessen, Tauba zu machen. Wir vergessen, Allah um Vergebung zu bitten, weil wir es einfach als klein geachtet haben oder, wie gesagt, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt sind. Und das ist Allahs Rahma, dass er uns Dinge wie das Gebet, den Fastenmonat Ramadan oder auch Gedenken Allahs verschiedene uns gelehrt hat, die uns immer wieder reinwaschen, auch über die Dinge, die wir uns nicht mehr erinnern, auch diese dann reinwaschen, dass Allah uns Tränen geschenkt hat, die fließen aus Reue Allah gegenüber, aus Liebe zu Allah, die auch wieder Sünden reinwaschen können. Und das ist Allahs Rahma. Ja, und überall ist sein Wissen, wir haben es vergessen. Sein Allahs Wissen hat aber alles umfasst, nichts geht verloren. Wie gesagt, das Flüstern, das leise Reden einer Frau mit dem Gesandten Allahs hat er über den sieben Himmel gehört und daraufhin mehrere Ayat im Koran offenbart. Jedes Flüstern, was wir alleine manchmal vor uns hin so sagen, Allah hat alles umfasst, alles steht bei Allah in einem deutlichen Buch. Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre. Und keines zwischen Fünfen, ohne dass er, Allah, ihr Sechster wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als dieser Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Hierauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Ja, manchmal passiert das ja, dass man flüstert und denkt, keiner hört gerade zu und dann taucht vielleicht gerade die Person auf und hat doch mitgehört, über die man vielleicht gesprochen hat. Ja, und wir wissen alle, wie schlimm das dann sein kann, wie was für Angst dann der Mensch wohl bekommt, wenn etwas Geheimes auf einmal so offengelegt wird, dessen man sich vielleicht eventuell auch schämt. Ja, Allah sagt uns hier, dass er in all unseren Gesprächen sein Wissen mit uns vorhanden ist. Vor diesem Wissen können wir uns nirgendwo verbergen. Wollen wir uns vor Allah nicht schämen? Und ist diese Scham nicht genau das, was Allah im Koran als Taqwa benennt, dieses Bewusstsein? Diese Achtsamkeit Allah gegenüber und dass er mit seinem Wissen immer mit uns ist. Siehst du nicht jene, denen verboten wurde, vertrauliche Gespräche zu führen, die aber hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde, und miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten vertraulich sprechen? Das sind die Munafiqin, die solches taten, sich zusammensetzten und dann flüsterten und darauf achteten, dass keiner zuhört und dann solcherlei Listen und Pläne, Schmiedereien austauschten, die immer gegen die Religion, gegen den Gesandten, gegen die Gläubigen in irgendeiner Art und Weise diesen zu schaden ausgeheckt wurden. Das vertrauliche Gespräch im Sinne von Flüstern miteinander, besonders in Gesellschaft, ist im Islam erstmal etwas nicht so Beliebtes. Ja, im Koran heißt es, Allah liebt das nicht, außer wenn jemand Almosen gebieten will oder das Gute gebieten will, dann kann das mal gemacht werden, wenn man nicht vor allen Leuten sagen will, das guck mal, gib dem und dem doch Sadaqa, vielleicht will man keinen bloßstellen oder ähnliche Ausnahmefälle, dann ist das mal okay. Aber an sich, die Grundregel ist, dass man solches vermeiden soll, wie gesagt, besonders in Gesellschaft. In Hadithen heißt es ja auch, wenn ihr zusammen seid, dann sollen zwei nicht den Kopf zusammenstecken und miteinander flüstern, das macht den Dritten traurig. Das ist etwas, was auch sehr einfach zu verstehen ist. Keiner von uns würde gerne so behandelt werden. Es gibt den anderen einfach das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, dass man ihnen nicht Vertrauen schenkt. Ja, warum flüstert man denn mit jemandem? Dass ihm vertraue ich, ihm kann ich das sagen, euch allen vertraue ich nicht, euch alle schließe ich aus. Und das schafft innerhalb einer Gemeinschaft auch eine Art von Distanz, die für die Gemeinsamkeit, für die Einigkeit natürlich nicht förderlich ist. Und dementsprechend machten das auch die Munafiqin, heckten dann ihre üble Nachreden und ihre Pläne-Schmiedereien aus, die gegen den Gesandten gingen. Habt ihr schon gehört, was er jetzt schon wieder gesagt hat? Sallallahu alaihi wasallam. Will man uns wirklich so behandeln? Und habt ihr schon gehört, jetzt wollen die schon wieder Sadaqat sammeln? Und jetzt sollen wir schon wieder abgeben? Und jetzt geht schon wieder bald eine neue Schlacht los? Und wir müssen uns doch mal auch um unsere eigenen Sachen kümmern? Und solche Dinge, die Zweifel, Hass und schwachen Iman erregten und gegen die Religion gingen und gegen den Gesandten gingen. Und in keiner Gesellschaft wird solch ein Betrug und Verrat und solch eine, Wurzelschneiderei, ja, dass man an den Wurzeln von jemandem schneidet, dass man jemanden so Übles will und ihm so übel gesinnt ist, das wird nirgendwo wird das toleriert werden. Und das wird hier auch als etwas, was Allah nicht liebt, deswegen so beschrieben. Was taten sie noch, diese Munafiqin und die Yahud, die in Medina wohnten? Die und die Munafiqin machten oft auch mehr oder weniger dasselbe. Ja, also wenn es hier heißt, und wenn sie zu dir kommen, grüßen sie dich, dann in diesem Fall sind das die Yahud, aber die Munafiqin haben auch Ähnliches oft gemacht, dann grüßen sie dich, wie nicht einmal Allah dich grüßt und sagen unter sich, würde Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen. Zum Beispiel, einmal ist es passiert, das Hadith bei Bukhari, dass Aisha radiallahu anha hat das auch mitgehört, da kamen einige Menschen zum Gesandten Allahs, das waren jüdische Bewohner aus Medina und sie sagten dann so etwas wie Assalamu alaikum, das bedeutet so viel wie der Tod sei mit dir. Also ein Wortverdrehung, die sie da gemacht hatten, um ihnen halt Übles zu wünschen. Und Aisha radiallahu anha hat sich darüber, das hat sie erzürnt und sie hat das auch gezeigt. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte langsam, Aisha, hast du nicht gehört, was ich ihnen geantwortet habe? Ich sagte auch, wa alaikum, auch auf euch. Also auf euch sei das, was ihr mir wünscht. Und damit war das Thema erledigt. Ja, aber das zeigt nur ihren Unwillen und ihre böse Absichten. Sie grüßen dich so und dann sagen sie auch noch, würde Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen. Also scheint doch alles in Ordnung zu sein, wir wurden immer noch nicht bestraft. Und Allah sagt, ihr Genüge ist die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, ein schlimmer Ausgang. Also die Strafe kommt schon noch und diese wird dann wirklich Genüge sein, weil sie eine sehr harte Strafe ist. Oder die ihr glaubt, wenn ihr vertraulich miteinander sprecht, dann sprecht nicht vertraulich miteinander über Sünde, feindseliges Vergehen und Ungehorsam gegen den Gesandten. Feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten. Sondern sprecht vertraulich miteinander über Frömmigkeit und Gottesfurcht und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Also wenn man schon vertraulich miteinander sprechen will, dann soll man natürlich auch auf die um die beisitzenden Menschen achten und nicht sie ausschließen aus dem Gespräch, das soll man an sich nicht machen, besonders wenn man zu dritt ist. Und wenn man das schon tut, dann wenigstens über Frömmigkeit, Gottesfurcht, anständige, gute Sachen miteinander planen. Vielleicht will man nicht, dass man alle erfahren davon, dass man jemandem helfen will zum Beispiel, dann ist das okay. Und wieder, der Maßstab von allem ist wieder, und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Und dann werden alle Dinge ganz klar und einfach. Da muss man auch nicht mehr fragen, darf ich jetzt denn flüstern? Oder wie ist es denn jetzt? Und jede Situation einzeln durchgehen. Wenn man einfach sich vor dieser Tatsache stellt, dass ich werde mit dem, was ich jetzt hier sage, vor Allah zurückversammelt werden. Und er wird mich befragen. Und ich werde antworten müssen. Und Allah wird meine Absicht kennen, was ich damit erreichen wollte. Wollte ich damit Frömmigkeit und Gutes erreichen? Oder wollte ich doch im Mantel der Frömmigkeit doch vielleicht jemanden verletzen? Oder jemandem noch zeigen, dass guck mal, wie fromm wir sind, deswegen flüstern wir miteinander und du bist ja nicht so gläubig und deswegen schließen wir dich vom Gespräch aus. Dann war das dann doch nicht gewollte Frömmigkeit, sondern sich selber präsentieren, sich selber über andere hervorheben. Und Allah kennt die Absichten sehr, sehr genau. Deswegen nochmal, fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Vertrauliche Gespräche sind ja nur vom Shaitan, vom Satan, damit diejenigen traurig sein, die gläubig sind. Ja, und stellt euch mal vor, ihr kommt in einen Raum und überall stehen Leute in Grüppchen zusammen, schauen immer wieder auf euch und flüstern dann miteinander. Ja, da will doch kein Mensch in diesem Raum bleiben. Selbst wenn jetzt nur zwei Leute miteinander flüstern und dich ausschließen, dann ist das auch schon das, Moment mal, vielleicht reden die auch über mich und das ist kein schönes Gefühl, was dabei entsteht. Und das macht die Menschen traurig, besonders wenn man weiß, dass vielleicht gegen die Religion, gegen deine Lieben etwas ausgeheckt wird, damit diejenigen traurig seien, die gläubig sind. Aber er kann ihnen keinen Schaden zufügen. Das sollen die Gläubigen auch wissen. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, weißt du schon, was der und der über dich gesagt hat? Weißt du schon, was die und die über dich gesagt hat? Dann hört da gar nicht zu. Lasst das gar nicht zu, dass ihr mit solchen unnötigen Informationen belastet werdet, die euch nicht weiter nützen. Und wisst dabei ganz genau, dass wenn euch Schaden passieren soll, dann trifft er euch, weil Allah es für euch geschrieben hat. Und wenn euch Nutzen zukommen soll, dann kommt es zu euch, weil Allah es für euch geschrieben hat. Aber er kann ihnen keinen Schaden zufügen, außer mit Allahs Erlaubnis, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. O die ihr glaubt, wenn zu euch gesagt wird, macht Platz in den Versammlungen, dann schafft Platz, so schafft auch Allah euch Platz. Also manchmal sitzt man irgendwo zusammen, in einer Sitzung, in einer Zusammenkunft. Stellt euch mal die Moschee des Gesandten sallallahu alaihi wasallam vor und das ist voll und alle sitzen schon. Und jetzt kommt jemand dazu und stellt euch vor, jetzt keiner rückt beiseite. Alle sitzen da genau, wo sie vorher auch gesessen haben. Und der arme Mensch steht da und weiß nicht, wohin er sich setzen soll. Jetzt stellt euch mal vor, man kommt irgendwo hin und Leute nehmen einen wahr und jeder macht ein bisschen Platz, rückt ein bisschen, auch wenn wirklich nicht viel Platz vorhanden ist, aber jeder versucht trotzdem und zeigt mit dieser Geste, dass, guck mal, ich versuche Platz zu machen, zeigt mit dieser Geste was? Er zeigt damit, dass du willkommen bist, dass man dir Platz geben will. Ja, wenn dann kein Platz vorhanden ist, dann ist das was anderes. Aber man will wenigstens Platz machen und Allah verspricht dann, Allah wird euch dann auch Platz machen. Allah macht dann die Herzen weit. Allah macht, dass es dann irgendwie klappt, in den Grenzen des Raumes natürlich. Und Allah kann Baraka auch in diesen Dingen geben, Segen geben. Aber diese Geste ist wichtig. Genauso wie man nicht flüstern soll, um andere auszuschließen, genauso soll man es nicht zum Ego-Problem machen. Das, Moment mal, ich habe jetzt hier meine Tasche hingelegt und mein Gebetsteppich liegt hier. Warum soll ich jetzt noch rücken? Nein, wenn Platz nötig ist und andere noch reinkommen möchten, dann kann man ruhig ein bisschen rücken. Das ist keine Beleidigung, das ist keine Erniedrigung. Das soll man nicht zum Ego-Problem machen. Macht Platz, rückt ein bisschen, zeigt mit eurer Geste, dass der andere willkommen ist. Und wenn dann vielleicht sogar gesagt wird, und dann, wenn euch gesagt wird, erhebt euch, dann erhebt euch eben. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, manchmal kann jetzt nötig sein, dass jemand euch sagt, zum Beispiel, es gibt jemanden, der ein bisschen da organisiert in diesem Raum, in diesem Gebetsraum oder in diesem, wo ihr euch zum Lernen versammelt oder wo auch immer, und er bittet euch, da schaut mal, ihr sitzt genau im Durchgang, könnt ihr bitte aufstehen, woanders hingehen, oder dieser Platz ist nötig für eine ältere Person, die sich hier hinsetzen möchte, könnt ihr bitte aufstehen, oder irgendetwas von diesen Gründen, und jetzt macht man es zu einem großen Problem, dass wie konnte man mir sagen, ja, ich bin hier eine alte Moscheebesucherin schon oder ich bin doch zum ersten Mal hier, kann man auch mal sagen. Und wie konnte man mich dazu auffordern, meinen Platz zu verlassen und woanders hinzugehen? Ja, dann soll man kein großes Theater daraus machen. Erhebt euch dann. Ja, und mit diesen Dingen wird man dann bei Allah erhoben. Wenn man aus sich selber, aus der eigenen Person, aus dem eigenen Ego, aus dem eigenen groß sein wollen, wichtig sein wollen, keine große Sache macht. Wenn man flexibel ist, wenn man sich auch mal ein bisschen beiseite schieben lässt. Ja, beiseite schieben, das Beispiel sage ich, weil im Gebet soll man ja eine gerade Reihe haben. Das werden wir noch lesen, inshallah. Und wir wissen alle diese Erfahrung, dass manchmal versucht man, die Reihen ein bisschen gerade zu machen. Das soll auch nicht natürlich, das soll derjenige machen, der auch weiß, was er tut und das gelernt hat natürlich. Ja, und dann wissen wir genau, manche Leute, da ist eine Riesenlücke, aber die bewegen sich nicht und die lassen sich auch nicht bewegen. Die weigern und wehren sich regelrecht, sich bewegen zu lassen. Ja, und das ist wirklich der Ausdruck, der körperliche Ausdruck von genau dem, was ich gerade versuche zu beschreiben. Dieses nicht flexibel sein können, die eigene Person zum Problem machen. Solche Menschen erhebt Allah nicht. Allah erhebt diejenigen, die demütig sind, die rechtschaffen sind, die das Allgemeinwohl wichtiger finden als das persönliche eigene Wohl oder Interesse, was man in dem Moment vielleicht hat. Und Allah sagt hier nochmal ganz deutlich, erhoben bei Allah werdet ihr nicht, indem ihr an eurem Platz, an eurer Stellung, an eurem Ich, mir und mein festhaltet, sondern so erhöht auch Allah diejenigen von euch, wer? Die glauben und denen das Wissen gegeben worden ist. Wissen und Glauben. Oder noch besser, Glauben und Wissen. Und echtes Wissen ist ja das, was in Taten umgesetzt wird. Und zwar, wie erhöht Allah diese? Um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. O, die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon vor eurem vertraulichen Gespräch ein Almosen. Das ist besser und reiner für euch. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, gewiss, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Also diese Disziplin wurde den Gläubigen gelehrt, dass wenn jemand gesondert mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sprechen will, dann soll er diesem Gespräch Sadaqat vorausschicken, erstmal Almosen geben. Manche Ausleger sagen auch, damit diese sich dann ein bisschen seelisch reinigen, weil das Geben von Sadaqat reinigt auch das Herz. Manche sagen auch, um ihnen Disziplin beizubringen. Allah weiß es am besten. In der nächsten Aya wird dieser Befehl aber abrogiert, also wieder ungültig gemacht. Und von Ali radiallahu anhu wird überliefert, dass diese Aya war eine solche, die nur ich umgesetzt habe. Ich wollte dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam etwas fragen, gab also Almosen und ging dann zum Gesandten. Und dann wurde schon die Aya offenbart, die diesen Befehl oder diese Regel wieder abrogierte. Ja, welche war das nämlich? Scheut ihr davor, schon vor eurem vertraulichen Gespräch Almosen zu geben? Da ihr es nicht getan habt und Allah sich euch wieder Reue annehmend zugewendet hat, so verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Also ihr braucht das dann nicht mehr zu tun. Betet, gibt Zakat, gehorcht Allah und dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Siehst du nicht jene, die sich Leute zu Schutzherren nehmen, denen Allah zürnt? Sie gehören weder zu euch noch zu ihnen, und sie schwören auf ihre Lügen, wobei sie es wissen. Das sind die Munafiqin wieder, die mit den, es gab einige jüdische Stämme in Medina, die dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, den Muslimen gegenüber, sehr oft das Vertrauen brachen. Es gab bestimmte Verträge zwischen den verschiedenen Stämmen und den Gemeinschaften in Medina. Diese Verträge wurden von den von diesen Stämmen, den jüdischen Stämmen, immer wieder aufs Gröbste gebrochen, und sie befeindeten wirklich die Muslime, nicht offiziell, weil die Verträge gab es ja, aber wo es ihnen die Gelegenheit gab, die Gelegenheit sich bot, den Muslimen zu schaden, ergriffen sie diese Gelegenheit auch. Und die Munafiqin, statt den Muslimen gegenüber loyal, offen, ehrlich, treu zu sein, bändelten mit diesen feindlich gesinnten Menschen an. Und das ist genau, was Allah hier meint. Das seht ihr nicht die, die sich Leute zu Schutzherren, zu Freunden, zu engen Freunden nehmen. Und was heißt Schutzherr? Man schwört sich gegenseitig. Ja, wenn ich in Not bin, dann hilfst du mir. Und wenn du in Not bist, dann helfe ich dir. Wir halten zusammen. Und Allah sagt auch, sie gehören weder zu euch noch zu ihnen. Also diese, die mit denen anbändeln, die sind weder denen treu, noch sind sie euch treu. Weil solche Menschen folgen immer nur den eigenen Interessen. Sobald sie ihre eigenen Interessen im Widerspruch stehen zu dem, zu der Treue dieser Feinde gegenüber, werden sie auch die Treue dieser Feinde gegenüber schnell über Bord werfen. Ja, das sind Menschen, die sind nur mit ich, mein und mir beschäftigt, die sind keinem treu und sie schwören auf Lügen, während sie es wissen. Allah hat für sie strenge Strafe bereitet, gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Sie haben sich ihre Eide als Schutzschirm genommen und halten so von Allahs Weg ab. Für sie wird es schmachvolle Strafe geben. Weder ihr Besitz noch ihre Kinder werden ihnen vor Allah etwas nützen. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Am Tag, da Allah sie alle auferweckt, da werden sie ihm schwören, wie sie euch schwören, und meinen, sie hätten eine Grundlage. Aber sicherlich, sie sind ja Lügner. Schaut mal, all diese strengen Ayat und diese Strafe, die hier beschrieben wird, ist für die Munafiqin. Und ein Munafiq ist der, der äußerlich wie ein Muslim aussieht, wirkt, aber seine Realität, die Allah genau kennt, und sein Herz, lässt ihn dann trotzdem solch eine Strafe von Allah entgegennehmen. Der Satan hat sie ja in seine Gewalt gebracht und sie dann Allahs Ermahnung vergessen lassen. Jene sind die Gruppierung des Satans. Aber sicherlich die Gruppierung des Satans, das sind ja die Verlierer. Auch wenn sie für eine Zeit lang vielleicht aussehen, als ob sie diejenigen wären, die die anderen überkommen und überwinden. Aber nein, Allah sagt, die, die für Shaitan arbeiten, in seinem Sinne arbeiten, gegen die Wahrheit, gegen Gerechtigkeit, gegen die Religion wirken, auf welche Art und Weise auch immer, sie sind die Gruppierung des Shaitans, aber diese werden letztendlich die Verlierer sein. Gewiss, diejenigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln, sie gehören zu den Niedrigsten. Allah hat vorgeschrieben, siegen werde ich ganz gewiss, ich und meine Gesandten. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Ja, die Frage ist nur, was haben wir dafür getan, dass wir auch zu denen gehören dürfen, die etwas dafür getan haben, dass Allahs Sache, Allahs Din siegt? Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Und das in unserer Zeit ist das auch schon schwer, die eigene Familie steht natürlich immer über allem, aber damals in der arabischen Gesellschaft, wo Familie und der eigene Stamm wirklich alles war, also das war deine Identifikation, das war deine Zugehörigkeit, und Allah sagt, ja, das ist alles gut und richtig, Verwandtschaftsbande soll man halten, wir haben schon viel darüber im Koran gelesen, aber wenn jemand den Din, den Gesandten Allahs, Allah befeindet, dann ist das etwas, wo jede andere Beziehung dann darunter stehen muss. Ja, du kannst nicht jemandem Zuneigung zeigen, der dich, was dich ausmacht, die Religion macht die Muslime aus, der dich und alles, woran du glaubst, verabscheut und dagegen handeln will, dich befeindet. Ja, der Feind meines Freundes ist auch mein Feind, sagt man ja auch. Selbst wenn es ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihn und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung. Sicherlich, Allahs Gruppierung, das sind jene, denen es wohl ergeht. Das werden diejenigen sein, denen es wohl ergeht.